war nicht Allah gebührter Dank. Ihm danken wir und ihm bitten wir um Hilfe und Unterstützung und Vergebung. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre führt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist. Der, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter, meine Seele, hat sich für die Sache Allahs abgemüht bis in der Tote Alter. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, der Erste, der den Islam mit seinem Geld unterstützte. Und Allahs Wohlgefallen auf Umar ibn Khattab. Und Allahs Wohlgefallen auf Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunden. Wir haben gesagt, der Mensch sollte Hoffnung auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und diese Hoffnung haben die Gelehrten in zwei Teile geteilt. Furcht und Hoffnung. Die sagen, der Moslem, der Gläubige, ist wie ein Vogel, der fliegt mit zwei Flügeln. Auf der einen Seite trägt er Furcht, Angst, auf der anderen Seite hat er Hoffnung. Warum? Auf der einen Seite, ist er ein Mensch? Er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat und er ist schwach. Und dass er Verfehlungen machen wird. Und dass er ab und zu mal vom Weg abkommen wird. Er weiß das. Auf der anderen Seite hat er Hoffnung vor Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Barmherzige, der Gerechte, der sich selbst die Ungerechtigkeit verboten hat, dass er ihn trotz seiner Schwäche vergibt und ihn ins Paradies geben lässt. Sagen die Gelehrten, wenn einer von diesen Flügeln fehlt, was passiert? Kann ein Vogel ohne zwei, dann fällt er runter. Verloren. Und diese Hoffnung sollte klargestellt werden im Islam, dass nicht deine Taten dich ins Paradies bringen. Es sind nicht deine Taten, es ist nicht dein Gebet, es ist nicht dein Fasten, es ist nicht die Spende, die du in der Moschee gegeben hast oder den Armen gegeben hast. Es ist nicht mal deine Pilgerfahrt, die dich ins Paradies bringt. Sagten sie, ja, Rasulallah. Er sagte erstmal zu ihnen, ihr solltet wissen, keiner wird durch seine Taten ins Paradies kommen. Sagten sie, und du, ja, Rasulallah, was ist mit dir? Sagte nicht mal ich, außer Allah ist barmherzig und gnädig. Und wir haben diesen berühmten Hadith von diesem Mann, der auf einer Insel gelebt hat. 600 Jahre hatte Allah subhanahu wa ta'ala dem Allmächtigen gedient. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Wasser aus einem Felsen zu trinken gegeben und einen Baum von Früchten. Er hat getrunken, gegessen, Allah angebetet. Nichts anderes. MashaAllah, was für ein schönes Leben. Eines Tages bittete Allah subhanahu wa ta'ala dem Allmächtigen, sich in der Niederwerfung, sagte Allah, während ich mich niedergeworfen habe, nimm mich zu dir. So stirbt der Mann und kommt vor Allah subhanahu wa ta'ala, wird vorgeführt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Mächtigen, diesen guten Diener, lasst meinen Diener durch meine Barmherzigkeit ins Paradies gehen. Der Mann will ja nicht. Warum? Er denkt, ich habe so viel Gutes getan. Ich habe 600 Jahre Allah gedient. Also ich habe ein Konto, der ist gefüllt. Nur durch meine Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, durch meine Barmherzigkeit. Nein, durch meine Taten. Nach dieser langen Diskussion sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bringt die Waage. Da werden seine 600 Jahre auf die Schale getan und Allah subhanahu wa ta'ala, dem Allmächtigen, bringt nur eine Sache, das Augenlicht. Und subhanallah, ich habe diesen Hadith mal in einer Moschee erzählt, sind 5, 6 Leute zu mir gekommen und haben nicht verstanden, worum es geht. Deshalb will ich das nochmal erklären. Das Augenlicht hat Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Schale getan, waren die 600 Jahre weg, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimm meinen Diener zu Hilfe. Gott bewahre. Der Mann war schockiert, fing an zu schreien. Oh Allah, nein! Durch deine Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala will ihn erziehen, ermahnen, erklären, was er falsch gemacht hat. Komm mal her. Sagte, wer hat dir die Kraft gegeben, mir 600 Jahre zu dienen? Sagte du, ja Allah. Hier mache ich einen kleinen Stopp. Denkt ihr, dass irgendjemand von euch die Kraft hat, einen Fuß zu setzen, einen Finger zu bewegen oder ein Wort zu sagen, außer Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm in dieser Sache geholfen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Deine Geduld, die du hast, die kommst nur von Allah. Nimm eine Sache, die noch seltsamer ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten in einer Schlacht, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, als du die Kuffar angegriffen hast, warst du nicht derjenige, der geworfen hat. Allah hat geworfen. Damit du verstehst, Rasulullah hat dir immer wieder gesagt, sag so oft du kannst, la hawla wa la quwwata illa billah. Verstanden? Sagt er zu seinem Diener, wer hat dir 600 Jahre die Kraft gegeben, mir zu dienen? Sagte du ja, Allah. Wer hat dir Wasser gegeben? Wie wenn wir jetzt über Wasser reden? Bei uns, wir gehen nach Hause, wir machen das auch. Gehst du jetzt runter? Es gibt Leute, die haben gar kein Wasser. Die Leute vor uns mussten kilometerlang gehen mit einem Teller oder mit irgendwas Wasser holen. Nur um die Hände zu waschen oder sonst was. Ni'mah, eine Gabe von Allah. Aber wir sind nicht dankbar. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer hat dir die Früchte gegeben zu essen? Wallahi azim, und ich sage das, ohne dass mein Schwur kaputt geht, inshallah. Von jedem von uns, wenn wir zu uns nach Hause gehen, ohne dass wir einkaufen gehen. Ich konnte jetzt alle, die hier sind, ich guck mal, was ich im Schrank habe, ohne Einkauf zu gehen. Ich konnte euch alle futtern. Ohne dass wir einkaufen gehen. Aber wir sind Allah subhanahu wa ta'ala nicht dankbar. Allah subhanahu wa ta'ala, wer hat dir zu essen gegeben, damit du dich stärkst, damit du mir dienen kannst? Sagst du ja Allah. Und wer hat dir das Augenlicht gegeben, damit du siehst? Aber dieses kann keiner verstehen. Weißt du warum? Weil keiner von uns ist blind. Keiner weiß, was es bedeutet, blind zu sein. Keiner weiß, was es bedeutet, krank zu sein. Ich war in Aachen und diese Situation, die ich erlebt habe in meinem Leben, ja, subhanallah, bis heute, ich kriege Gänsehaut von dem, was ich gesehen habe. Damit du siehst, dass Allah barmherzig mit dir, gerade mit dir ist. Und du bist undankbar. Ich bin nach Aachen gegangen, da war ein Vortrag, war ich eingeladen, habe ich da zugehört. Nach dem Vortrag sagte der Gelehrte, mit dem bin ich sehr gut befreundet, sagte Mohammed, komm mit uns. Wohin? Ja, wir wollen einen Bruder im Krankenhaus besuchen. Habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich schaue mal, gehen wir dahin. Kommen wir da an im Krankenhaus. Ich gehe in den Raum. Da sitzt ein junger Mann, gerade mal 23 Jahre alt. Wer ist das? Was macht ihr hier? Sagte, ja, der ist seit einem Jahr im Krankenhaus, wurde schon 11 Mal operiert. Er hat eine Krankheit, die sein Fleisch auffrisst. Sein Bein, habe ich gesehen, ist schon eine Hälfte davon weg. Seine Seite offen, die geht nicht mehr zu. Ein Loch hat er in seinem Hals so. Und wisst ihr, was dieser Mann die ganze Zeit sagt? Sitzt da, gibt dir den schönsten Lächeln, den er dir geben kann und sagt, Alhamdulillah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das so will, dann muss das so sein. Allahu Akbar. Und subhanallah, ich stand da und habe ihn gesehen, habe Tränenaugen gehabt und habe meine Augen, also so meine Tränen abgewischt, habe mich umgedreht, weil ich wollte nicht sagen, wenn der Mann sich so gut fühlt, gib ihm nicht das Gefühl, dass du Mitleid mit ihm hast. Eine Gabe von Allah, aber wir sind undankbar. La ilaha illallah. Also Allah subhanahu wa ta'ala erinnert ihn wieder an das, was er ihm gegeben hat. Wer hat dir die Kraft gegeben, mir zu dienen und auch zu werden? Unter uns gibt es Menschen, sie haben alles. Sie können Autos unter ihren Armen nehmen und durch dich das gehen. Sagst du ihm, komm beten? Nee. Und das Letzte und Komischste, was ich gehört habe, dass jemand mir gesagt hat, hör mal, es spielt sich doch alles um das Herz. Wie groß ist dein Herz? Was hast du denn da? Was kann alles da reinpassen? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, bete, verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Also hier, die Hoffnung auf Allah. Und hört mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Er ruft alle Menschen an und sagt, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ يَا عِبَاهِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O ihr diejenigen, die sich gegen ihre eigenen Seelen vergangen haben, ihr solltet nicht an die Barmherzigkeit Allahs zweifeln. Allah Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Tür aufgemacht, eine Taube, eine Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Sekunde, wenn du eine Verfehlung machst, einen Fehler machst, er hat dir gesagt, komm zurück zu mir, ich nehme das an von dir, ich akzeptiere das von dir. Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, warum? Weil er nicht im geringsten Unrecht zufügt. Hört mal diesen Vers, der uns Hoffnung gibt. Es gibt Al-Akhraj al-Hakim von Mustadrak, al-Hakim, also ein Gelehrter, der hat eine Sammlung, und er hat ein Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. In diesem Hadith sagt Abdullah ibn Mas'ud, in Surat al-Nisa gibt es 5 Verse, die sind mir teurer als das Leben, um was es bietet. Der erste, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, in Tajtanibu kabair ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr euch von den schwerwiegenden, vernichtenden Dingen fernhält, werden wir euch die kleinen Misstaten vergeben und euch auf einer ehrenschönen Art und Weise ins Paradies eintreten lassen. Sagt Amin. Amin, inshallah. Das heißt, wenn du die Unzucht lässt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir das Hinschauen. Es ist ein Versprechen von Allah. Er verspricht es und er ändert das nicht. Er verspricht dir, dass du, wenn du die großen Dinge, und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Abu Huraira hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, was diese 7 großen Sünden sind, sagte er, Ashirku billah. Allah wird halt zur Seite stellen. Uququl walidain. Uququl walidain. Nicht gut zu den Eltern sein. Ich war am Freitag in einer türkischen Moschee, hatte ich so kleine von 8 bis 18 Jahre alt. Und haben wir über die Güte zu den Eltern gesprochen, Elternrechte und so, subhanallah. Du siehst, dass viele von uns brauchen nur Wissen, damit sie das ändern. Viele wissen es gar nicht. Die saßen vor mir, als hätten sie zum ersten Mal gehört, dass die Elternrechte haben. Und das Komischste ist, ich habe ein Hadith gelesen, Rasulullah hat gesagt, zu den großen, vernichtenden, schwerwiegenden Dingen gehört es, dass deine Eltern weinen, weil du sie schlecht behandelt hast. Gehört zu den großen, schlimmen Dingen. Ein Mann kommt zu Rasulullah, wollte zur Schlacht. Sagt Rasulullah, lebt deine Mutter und dein Vater? Sagt der Rasulullah, ich habe sie gelassen, die sind am Weinen. Sagte, lass die Schlacht, geh zu ihnen zurück und bring sie wieder zum Lachen, wie du die zum Weinen gebracht hast. Aklu mali yatim, das Geld des weisen Kindes verzehren. At-tawalli yawm al-zahf, das heißt, sich von der Schlacht wegschleichen. Qatl nafs allati haram Allah illa bil-haq, eine Seele töten, nicht mit Recht. Und es gibt andere. Ibn Abbas wurde gefragt, Al-Kabair sagt, sind die großen schwerwiegenden Dinge 7? Hat gesagt, sag doch 70. Also man kann sie nicht in 7. So. Also Allah subhanahu wa ta'ala verspricht dir in dieser Sache, wenn du diese großen, schlimmen Dinge lässt, er vergibt dir und lässt dich auf einer schönen Art und Weise ins Paradies gehen. Subhanahu wa ta'ala. Und ein Mann hat eine Frau auf der Straße begegnet. Hat sie angefasst. Aber er hat nicht mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Auf dem Rückweg nach Hause knallte er gegen einen Baum. Hatte gedacht, dass es Allah, Allah wollte ihn bestrafen in dieser Sache, kehrte direkt zum Propheten Muhammad und hat ihn gefragt, ja Rasulallah, ich habe dies und dies getan, ist, sagte Rasulallah, nichts dazu in dem Moment, bis Allah subhanahu wa ta'ala den Vers offenbart hat. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet, also tagsüber und in der Nacht. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und nimm noch eine Sache, damit du Hoffnung hast. Jeder von uns, der wirklich ein Schlimmer war und heute ein guter Muslim ist, kann sich über Allahs Barmherzigkeit freuen und darauf hoffen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu der gefürchtet war von den Muslimen und er Muslim geworden ist. Und zum ersten Mal, wo er Muslim geworden ist, haben sich die Muslime getraut, bei der Kaaba zu beten. Kannst du mal sehen, wie die gelebt haben. Sie haben Angst gehabt vor den Quraischen. Aber Umar ibn Khattab, der Löwe, als er Muslim geworden ist, und sie sagt, wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Umar da ist. Er hat immer zu den Gefährten gesagt, ich habe mehr gute Taten als ihr alle. Sagte, okay, verwerf ihr Ibn Khattab, wie denn? Was erzählst du denn da? Ich meine, wir sind direkt Muslime geworden. Sagt, nein, nein, habt ihr Allah nicht gehört, als er gesagt hat, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. Habt ihr nicht gehört, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, diejenigen, die bereut haben und sich Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zugewendet haben, Allah subhanahu wa ta'ala tauscht ihre schlechten Taten in guten Taten. Subhanallah. Was für eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Gerechtigkeit. Und dann kommt ein Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar uns alle Menschen sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt es nicht, wenn man ihn Gottheiten beigesetzt. Und viele, nur mal kurz wegen Schirk, viele von uns denken, Schirk, das sind die anderen. Jeder von euch bestimmt denkt jetzt, Schirk, nee, das sind die anderen, ich bin nicht damit gemeint. Ich bin doch Wahid. Ich sage doch jeden Tag, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Viele von uns verstehen den Schirk nicht. Die denken, Schirk, das ist nur derjenige, der nicht sagt, La ilaha illallah. Und dann kommt ein Vers, mit dem möchte ich mich heute beschäftigen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala fügt nicht im geringsten, nicht mal ein Atomchen Unrecht zu. Und wenn es eine gute Tat ist, tut er sie verdoppeln oder verdreifachen und gibt von sich eine großartige Belohnung. Die Gelehrten haben sich gestritten. Haben gesagt, Atomchen mit Qal? Nee, das kann man nicht mit dem bloßen Auge sehen. Es gibt nicht. Mit Qal. Aber was wir wissen aus dem Koran, aus der Sunna, dass dieses Atomchen gut oder schlecht, wir nutzen kann am Ende der Tage. Haben wir alle bestimmt schon gelesen. Wo man ja'mal mithqala dharra. Was? Khayran yara. Das heißt, wenn einer ein Stäubchen oder ein Atomchen Gutes tut, er wird es sehen am Ende der Tage. Es geht bei Allah nichts verloren. Und wer ein Schlechtes tut, wird es auch sehen. Rasul Sallam hat uns schon sogar so weit gewarnt, dass er gesagt hat, das schlechte Wort, was du siehst, sagst, einer, wir sitzen hier zusammen, ein paar Jugendliche, ich habe eine Lüge gesagt. Ich wollte sie zum Lachen bringen. Dann habe ich irgendwas gesagt, was ich nicht hätte sagen dürfen. Warum? Weil ich meine Freunde zum Lachen bringen will. Sagte Rasul Sallam, la yulqi laha bala, er achtet nicht darauf, was er sagt, landet er im Höhlenfeuer 70 Herbst. Jetzt viele sagen, übersetzen das, 70 Jahre. Aber es sind nicht 70 Jahre. Wir sagen, ein Herbst sind mehrere Jahre, mehrere hundert Jahre. Dann guck mal, wie viele Jahre landete er im Höhlenfeuer, nur weil er ein Wort gesagt hat, in dem er Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn zornig gemacht hat. Reden. Die Leute reden nur übereinander. Am Freitag kommt einer zu mir, nachdem wir das Gebet verrichtet haben, und sagt mir folgende Worte. Dann kann ich sagen, subhanallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht haben. Einer, der war vorher ein Schlimmer. Der hat viele schlimme Sachen gemacht. Ein Muslim. Aber er hat sich nicht als Muslim verhalten. Ist aber heute gehört zu den guten Muslimen der Familie. Nicht, dass man kommt und sagt, mashallah, guck mal, was aus ihm geworden ist. Nein, nein. Weißt du, was er vorher vorgemacht hat? Weißt du, was er vorher getan hat? Weißt du, okay, du hast es mir jetzt gesagt, was bringt es mir? Warum hast du nicht über seine gute Sache erzählt? Warum hast du nicht gedacht, wie gut er jetzt geworden ist? Masha'Allah, wie Allah ihn recht geleitet hat. Du hast gerade gebetet und hast dein Gebet ungültig gemacht und kaputt gemacht. Rasul Hassan sagt, da kommt der Mann, betet, wird ihm von seinem Gebet ein Zehntel gegeben, ein Fünftel. Zwei Männer nebeneinander beten, einer Sein Herz ist gebunden, verbunden direkt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Der andere, der ist gar nicht da. Der Allahu Akbar. Habe ich eigentlich das Auto richtig gefragt? Meine Frau schaut mich auf den Weg. Ich vergesse einzukaufen. Die Schlüssel, ich habe da. Ja, der ist gar nicht da. Und subhanallah, wir lachen darüber. Im Ramadan sind so viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt: Hör mal, wenn ich bete, ich bin gar nicht da. Ich bin immer mit anderen Sachen beschäftigt. Gesagt: Weißt du, dein Herz ist wie im Keller. Kennst du das im Keller? Bei mir ist das so im Keller. Ich hoffe, bei euch ist das im Keller besser. Ist alles aufeinander. Ne? Wir schmeißen alles da rein. Dieses Herz braucht Ordnung. Geh rein, mach Ordnung in deinem Herz. Mach es frei für Allah subhanahu wa ta'ala. Damit du weißt, wenn du Allahu Akbar sagst, dass du vor Allah stehst und dass er unermesslich groß Allah subhanahu wa ta'ala ist. Was ist. Es ist kein Spiel, das Gebet. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, als er uns gesagt hat, wir sollen beten. Er hat uns nicht gesagt, und betet. Hast du irgendwo einen Vers im Koran gesehen, hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, und betet? Hat gesagt, und verrichtet das Gebet. Das heißt, du sollst kommen zum Gebet, dein Herz ist frei vor Allah und du solltest niemanden anderen mitbringen zum Gebet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, wenn du ein Körnchen Gutes tust, wird es bei ihm nicht verloren gehen. Und es gibt diesen Hadith über einen Mann, der hat so viel Schlechtes getan. Dann starb er, wurde vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Allah subhanahu wa ta'ala, der Gerechte, hat alle seine Taten versammelt und auf eine Schale getan. Gesucht, gesucht, gesucht, gesucht. Wir haben nichts gefunden, Gutes für dich. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei uns geht nichts verloren. Gebt mal das Heft, wo er einmal in einer Notsituation gesagt hat, La ilaha illallah. Dann wird das auf der Schale getan, alle die schlechten Taten gehen weg und dieser Mann geht auf eine ehrenvolle Art und Weise ins Paradies. Es geht nichts bei Allah verloren, subhanahu wa ta'ala. Und guck mal, dieser Mann, der zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist, hat nicht mal eine gute Tat getan, nicht mal. Aber wir reden über die Hoffnung. Er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Man sucht in seinen Sachen. Er hat nichts Gutes getan. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimmt mein Diener in die Hölle. Weil er ist Allah. Dieser Mann geht und guckt nach hinten, ist traurig und weint und geht nach hinten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Abdi, mein Diener, was ist los? Wieso guckst du immer nach hinten und traurig? Komm mal her. Haben wir dir Unrecht zugefügt? Sagt er, naja, Allah. Haben meine Engel irgendwas verpasst, vergessen zu schreiben? Sagte La ya Allah. Sagte, was ist dein Problem? Sagte, oh Allah. Oh Allah, meine Hoffnung auf deine Barmherzigkeit war viel größer. Die Hoffnung, dass du so barmherzig bist, war viel größer, dass du mich so auf diese Art und Weise ins Paradies, in die Hölle schickst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, deine Hoffnung hat dich heute gerettet. Geht's gar nichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith bei Muslim, und diesen Hadith, wer möchte, findet den in Nawawi. Es gibt ja die 40 Nawawiya, sind eigentlich 42, aber man nimmt die 40 Nawawiya, subhanallah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi. Inni haramtu ala nafsi al-dhulm. Oh, meine Knechte, ich habe mir selbst das Unrecht verboten. Und ich habe es euch verboten, dass ihr untereinander euch Unrecht zufügt. Subhanallah. Und wenn wir über Dhulm reden, es gibt nichts Schlimmeres. Lass uns ein Hadith nehmen, den Ahmed ibn Hanbal überliefert hat, in dem er sagt, am Ende der Tage gibt es drei Verhandlungen. Eine Verhandlung, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt sie niemals. Und das ist Shirk billah. Weiß jeder. Jeder Muslim, alhamdulillah, weiß das. Shirk billah vergibt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und eine Verhandlung, in der Allah subhanahu wa ta'ala keine Wichtigkeit beimisst, und das ist, wenn der Mensch sich gegen also gegenüber Unrecht getan hat. Zum Beispiel, er hat seine Gebete nicht richtig verrichtet, er hat in seinem Fasten nicht richtig gemacht, er hat seine Wudu, also Sachen, die ihm angehen, Allah subhanahu wa ta'ala Wenn er kein Mushrik ist, vergibt ihn nicht. Und es gibt ein Diwan, wird niemals vergeben, bis derjenige, dem Unrecht zugefügt wurde, zufrieden ist. Guck mal heute, diese Leute, die schreien, Frieden, Frieden, Frieden. Wie viele Muslime werden gepeitscht und ohne Recht verhaftet. Frauen in Irak, habe ich letztens gesehen, werden vergewaltigt. So, das sind die Leute, die die Flagge des Friedens heben und sagen, wir wollen Frieden auf dieser Erde stiften. Und die sind die Ersten, die Unrecht zufügen. Es gibt ein Hadith über Abdullah ibn Mas'ud ibn Badr. Er hatte einen Sklaven. Dieser Sklave hat eine bestimmte Arbeit nicht richtig verrichtet. Dieser war so zornig, hatte die Peitsche genommen und wollte seinen Sklaven schlagen. Plötzlich hörte eine Stimme von fern: I'lam Abu Mas'ud. Er hat jemanden gehört, der schreit: Abu Mas'ud, du solltest wissen. Abu Mas'ud, du solltest wissen. Plötzlich sagte, sehe ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor mir stehen. Ich habe die Peitsche runtergeworfen. Sagte er: Abu Mas'ud, I'lam Anna Allah aqdaru alayka minka min. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Macht über dich als du über diesen Menschen. Sagt der Rasulullah, er ist frei. Ich schenke ihm die Freiheit. Sagt der Ba'a Allah, wenn du ihm nicht die Freiheit geschenkt hättest, hätte dich das Höllenfeuer erfasst. Unrecht. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir sagen ja, wir Muslime, wir sind ja ungerecht. Guck mal diesen Hadith, nimm den, schreib den auf und tu den bei dir irgendwo kleben in deinem Zimmer und zeig das der ganzen Menschheit, damit du siehst, wie gerecht diese Religion ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Gefährten: Unsur achaka, zalimen, au mazlumen. Hilf deinen Bruder, also der Muslim, wenn er Opfer ist und wenn er ungerecht ist. Sagten sie, ja, Rasulullah, als Opfer, das haben wir ja verstanden. Wenn man ihm Unrecht tut, das haben wir verstanden. Wie soll ich ihm helfen, wenn er Unrecht zufügt? Soll ich ihm helfen? Sagte Rasulullah, nein. Wenn du ihn davon hältst, ihn daran hinderst, anderen Unrecht zu tust, hast du ihm geholfen. Das ist der Islam. Die Gerechtigkeit. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer einen geklatscht hat, kommt nicht ins Paradies. Ein Klatsch, nur ein Klatsch. Kommt nicht ins Paradies. Bis derjenige, der ihm eine geklatscht hat, zufrieden ist. Und guck mal, diesenjenigen, der pleite macht am Yom Kippur, kommt er, dann hat er den beschimpft und hat er den angespuckt und hat er den. Ha, kommt er, hat Berge von guten Taten. Dann kommt der, der hat ihn beschimpft. Und der hat ihn. Die nehmen alle von seinen guten Taten. Bis nichts von seinen guten Taten bleibt, nimmt er von seinen schlechten Taten, geht auf sein Konto und geht in die Welt. Weil er jetzt wieder. Deshalb, wer, Rasulullah sallam sagt das und ich sage das jetzt für euch, für jeden, wer irgendjemand Unrecht zugefügt hat. Unrecht zugefügt hat. Und das schlimmste Unrecht, das du zufügen kannst, ist deinen Eltern ungehorsam zu sein. Ich sagte, heutzutage, subhanallah, wenn wir über die Eltern reden, viele Leute würden sagen, einer zum Beispiel, wenn Muslim wäre, sagt, komm, was ist, nee, weißt du, meine Mutter, weißt du, wenn sie weiß, dass ich Muslim wäre, die wird direkt einen Herzinfarkt kriegen. In dieser Sache ist er seiner Mutter gehorsam. Oder in anderen Sachen auch, Muslime unter anderem. Aber wenn es darum geht, dass er seiner Mutter hilft, dass er eher gehorsam ist, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm anbefohlen hat, tut er das nicht. Es ist komisch. Es ist eine komische Welt, in der wir leben. Deshalb, ich stelle euch jetzt diese Frage und nehmt ihr mit nach Hause. Wie viele von uns, wenn wir nach Hause gehen? Ich rede nicht über, wenn du zu deinem Vater gehst, dass du seine Stirn küsst. Das kann mir jeder. Wie viele von uns gehen demütig zu seinem Vater oder zu seiner Mutter und küsst ihre Hand? Wie viele von uns? Sei es groß oder klein. Wie viele? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ مِنَ الرَّحْمَةِ. Er hat dir nicht gesagt, geh stolz dahin. Bin ich weg. Nein, er hat dir gesagt, du solltest dich erniedrigen vor ihnen. Und es ist keine Erniedrigung, wenn ich meinen Vater der alles Gute, was ich habe, von ihm ist, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Grund dafür gemacht, um überhaupt ins Paradies zu kommen. Wie viele von uns gehen mit ihren Eltern auf diese Art und Weise? Subhanallah. Al-Eid war jetzt, Eid al-Adha, war ich eingeladen bei einer Familie, da lief der Fernseher, da haben sie, eine Moderatorin ist durch das Krankenhaus gegangen, Altenheim, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, عندك. Wenn die alt werden, sollen die bei dir. Nicht bei irgendjemand anderen, nein, bei dir zu Hause. Ist die Moderatorin gegangen, da war Hasha Kaza und Frau Kaza. Assalamu alaikum, Hasha, wie geht's dir? Frohes Fest, hast du Kinder, bist du verheiratet? Ja, mein Mann ist gestorben vor 2 Jahren. Hast du Kinder? Ja, ich habe 6 Kinder. Wann waren die das letzte Mal bei dir? Ja, vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten haben die dich besucht? Okay, ich sitze als Zuschauer, denke ich, okay, vor 3 Monaten. Bestimmt der eine wohnt in Australien, der eine wohnt in Österreich. Der eine, ja, okay, ist schwer für die, dann jeden Tag zu kommen und ihre Mutter zu besuchen. Konnte man denken. Nein, die wohnen 20 Minuten entfernt von dem Krankenhaus. Hukuk! Und das ist auch von den Zeichen der Stunde, sagte Rasul Sallallahu Min alamati sa'a an yukrimu al-mar'u zawjata wa yudhiru ummah. Dass der Mann seine Frau ehrt und seine Mutter beleidigt. Schade, dass Abu Jamal nicht heute ist. Das letzte Mal, wo ich ihn gehört habe, der hat uns so viel gegeben, was die Eltern viel mehr kann ergeben als ich. Subhanallah. Also denkt an diese Sachen. Wollen kann auch sein, deinem Sohn gegenüber, deiner Frau gegenüber, deiner Mutter, deinem Vater, dein auch Nachbarn. Also Rasul Sallallahu sagt, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jar. Wer an Allah und dem jüngsten Tag glaubt, sollte seinen Nachbarn keine Schaden zufügen. Er hat nicht gesagt, der Moslem. Sei es Jude, Christ, sei es der Buddhist, sei irgendjemand. Nein, dein Nachbar solltest du keinen Schaden zufügen. Verboten. Solange du lebst und dein Herz schlägt, bringt es wieder in Ordnung, das, was du mit den Menschen gemacht hast. Damit du nicht am Qiyama kommst, mit Gebet, mit Fasten, mit Zakat und alles, was du gemacht hast, geht verloren. Subhanallah. Aber Rasul Sallallahu sagt, kullu an-nas yaghdu. Alle Menschen gehen in den Tag hinein. Jeder von uns geht in den Tag hinein. Verbe'i'u nafsu. Famunbiquha aw mutruha. Dann gibt es, jeder verkauft seine Seele. Jeder von uns verkauft seine Seele. Entweder befreit er sie oder führt ihn ins Verderben. Seine Seele. Und dieser Hadith zeigt, dass das Leben, wo wir leben jetzt, ist so eine Art Markt. Jeder stellt sich. Jeder von uns lebt sein Leben und ist wie auf einer Art Markt. Am Ende werden Gewinner sein und werden Verlierer sein. Subhanallah. Und dann wollte ich auch mit euch kurz sprechen über eine Sache, die mir so wichtig ist. Und das ist Ta'at Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Viele von uns werden vielleicht heute denken, ich bete, ich mache, ich tue, aber ich, Rasul Hassan natürlich, wir lieben ihn über alles. Ich will kurz über ihn reden, weil es so wichtig ist. Und ich sehe so viele Sachen, die gegen die Sunna sind. Sachen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit dem Islam nichts zu tun haben. Dann das, was ich machen kann, ist, diese Sunna zu verteidigen. Das Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, vorgeschrieben, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorsam zu sein gegenüber. In jeder Sache, wie er uns gesagt hat. Und Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns gesagt, wer nach mir kommen wird, wird unheimlich viele Meinungsverschiedenheiten finden. Unheimlich viele Meinungsverschiedenheiten finden. Was sollen wir machen, Herr Rasulallah? Er hat gesagt, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِ. Sagte, haltet euch an meine Sünde. Und an die Sunna der Khalifat, Abu Bakr, Omar, Osman und Ali. Das Komische in diesem Hadith, was Rasulullah sagt, Addu alayha bin Nawajis. Beißt da dran mit euren Vorderzähnen. Und dann sagt er, Wa kullu bid'atin dalal. Jede Erneuerung, jede Erfindung ist ein Irrgehen. Und er hat das in jedem Hadith, also in jeder Rede, die er gehalten hat, hat er gesagt, Inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Sagte, die schlimmsten Dinge, das sind die, die in der Religion erfunden werden. Und jede erfundene Sache in der Religion ist eine Erneuerung. Und jede Erneuerung ist ein Irrgehen und jedes Irrgehen führt in die Hölle. Malik ibn Anas, rahimahullah, einer der vier Imame, einmal wollte zum Hasch gehen, damit ihr seht, wie wichtig das ist. Einmal wollte zum Hasch gehen. Rasulullah hat im Miqat von Dhul Hulaifa, was heute genannt wird, Abiyahu Ali. Dhul Hulaifa, für diejenigen, ich glaube auch die jetzt aus dem Ausland kommen, gehen von der Medina. Das ist im Miqat. Da fangen die Hasch an. Dieser Mann wollte aber was anderes, besseres machen als der Prophet Muhammad s.a.w. Hatte gesagt zu Malik, ich möchte aber meinen Hajj anfangen von dem Grab, also von der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wollte ich anfangen. Und da sind ein paar Kilometer dazwischen. Sagte Malik ibn Anas zu ihm, tu es nicht, weil das ist ein Irrgehen. Sagte, oh Gelehrter, ein Parameter, den ich dazu tue, um eine größere Belohnung zu bekommen, laufe ich Gefahr, irre zu gehen? Sagte, gibt es eine schlimmere Sache, dass du eine Sache tust und denkst, dass du sie besser tun kannst als Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat 23 Jahre seines Lebens für diese Religion. Er hat nichts unterlassen. Jede Sache, die für uns wichtig war, hat er uns gesagt und er hat uns geliefert. Und dann sagte er diesen goldenen Satz, denn ich finde, es gibt keinen besseren Satz als diesen Satz. Sagte zu ihm, مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينًا لَا يَكُونُ يَوْمَ دِينًا. Was damals keine Religion gewesen ist, kann heute auch keine Religion sein. Kann keine Religion sein. Also sollten wir gucken, was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht und was gab es für Sachen, und dann sollten wir uns wirklich danach halten und danach machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, stell dir mal vor, ich streite mich mit dir in einer Angelegenheit. Was sollen wir denn machen? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Wenn ihr euch in einer Sache streitet, ihr habt Meinungsverschiedenheiten, solltet ihr zu Koran und zu Sunna zurückkehren. Und dann kommt ein Vers im Koran, der einen wirklich Angst macht. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei Allah, er schwört, Allah schwört, sagt, bei Allah, sie wären niemals gläubig. Sie würden niemals den Iman verinnerlichen, wenn sie nicht in der Sache, wo sie sich streiten, dich entscheiden lassen. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Und dann, wenn du entschieden hast, keiner von denen ist traurig über deine Entscheidung. Und dann guckt man, wie dieser Vers endet. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Die ergeben sich völlig, weil du entschieden hast. Und wundert euch, warum dieser Vers offenbart worden ist. Abdullah ibn Zubayr hatte eine Wohnung gehabt, die auf einer höheren Stelle ist. Und unter ihm, ein paar Meter unter ihm, wohnte ein Ansari. Ein Ansari wohnte da. Wenn es geregnet hat, gab es sozusagen einen Fluss, so ein kleiner Fluss, der lief an dem Haus von Zubayr vorbei. Und dann kam er zu der Wohnung von dem Ansari und dann ging es nach unten. Was hat Zubayr gemacht? Weil er auf einer Höhenstelle wohnt, hat er erstmal das Wasser gesperrt, hat er so viel Wasser genommen, was er braucht, und dann hat er das Wasser weiterlaufen lassen. Dieser Ansari wollte das nicht haben. Also sind beide zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen. Haben sie sich darüber gestritten? Sagt der Rasulullah s.a.w., du sollst am besten warten, bis Abdullah ibn Zubayr dieses sein Wasser, das, was er braucht, nimmt. Und dann lässt er das Wasser zu dir fließen. Guck mal, was dieser Mann zum Propheten Muhammad s.a.w. gesagt hat. Sagt er, ein Kern ibn Amatik. Ach so, weil er ein Verwandter von dir ist, hast du für ihn entschieden. Sagt der Rasulullah s.a.w. Ja, Zubayr, sagte zu ihm, sperre das Wasser und lass es gesperrt und gib ihm nichts von dem Wasser. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, bei Allah, sie werden niemals gläubig. Und das ist ein Sahabi, nicht einer wie wir, ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niemals wären sie gläubig, bis sie über deine Entscheidung, sie annehmen, sie nehmen deine Entscheidung und haben nicht das Gefühl, er hat uns unrecht behandelt. Genauso wie Zul Khuwaisara, als Ali ibn Abi Talib gekommen ist mit einem Stück Gold, Rasul hat das geteilt. Wer da war, stell dir mal vor, wir waren jetzt hier, der hier war, hat einen Teil von diesem Gold gekriegt. Safi, es war nichts mehr. Kommt ein Mann, subhanallah, guck mal die Beschreibung, den Hadith. Hat hier so einen riesen Fleck vom Beben. Sein Bart so. Wenn man ihn gesehen hat, hat man gedacht, das ist der Gläubigste auf dieser Erde. Geht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagte, ja Muhammad, der hat nicht mal gesagt, ja Rasulallah. Und dieses, lass uns kurz. Allah, der Allmächtige, der seinen Propheten entsandt hat, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals gerufen bei dem Namen Muhammad. Er hat ihn nur mit dem Namen der Botschaft, ja Rasulallah, ja Ayyuhan Nabi. Und sogar hat den Gefährten verboten, ihn so zu rufen, wie sie einander rufen. La taj'al du'a an-Nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'd. Warum? Weil damals, wenn jemand mit dem Propheten bei den Arabern war, so regelt, wenn er mit jemandem reden wollte, ist er dahin gegangen und gesagt, schenkst du mir dein Ohr, nicht dein Ohr, also dein Gehör. Und Allah subhanahu wa ta'ala empfand dies als unhöflich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Deshalb hat er zu dem Propheten, zu den Gefährten gesagt, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. Ja, Rasulallah, hast du Zeit? Kann ich mit dir kurz reden? Eine höflichere Form, als zu sagen, schenkst du mir dein Gehör? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das verboten. Und er hat ihn niemals, obwohl er viele andere Propheten im Koran, lies mal den Koran, ja Ibrahim, a'rad an hada. Er hat Ibrahim mit seinem Namen gerufen. Ja Yahya, khudh al-kitaba bi quwwa. Ja Isa ibn Maryam, a'anta qulta lin-nas? Du, Isa ibn Maryam, hast du den Menschen gesagt? In vielen Versen, ja Musa. Inni an Allah. In vielen hatte er die Propheten, aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat er in keiner Stelle gerufen mit seinem Namen. Also kommt dieser Mann, hat so einen Fleck hier an seiner Stirn und sagt, ja Muhammad, hadihi qismatun la yarḍallahu biha. Das, was du jetzt verteilt hast, ist ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala wird das niemals akzeptieren. Sagte, wahak, weh dir, wenn ich nicht gerecht bin, wer soll denn überhaupt gerecht sein? Die Erzählung sagt, entweder Umar ibn al-Khattab oder Khalid ibn al-Walid waren zugegen, haben sie gesagt, ja Rasulallah, ala adhubu'ulaka. Soll ich ihm nicht den Kopf abschlagen? Wie kann sich jemand trauen, so mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu reden? Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, lass ihn. Und ist es ein langer Hadith. Aber siehst du, wie Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, die nur so mit ihm gesprochen haben, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat sie ermahnt. Hat sie ermahnt. Und wir? Wie gehen wir mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Viele von uns, wallahi azim, sind im Grund dafür, dass wir heute, dass uns Muslime so geht, wie es heute geht. Ich gebe euch ein Hadith, damit du siehst, dass manchmal eine ganze Gemeinde bestraft werden kann durch die Sünde eines Mannes. Es gibt ein Hadith, richtig, über Musa a.s., dass er eines Tages Allah subhanahu wa ta'ala um Regen bitten wollte. Da starben die 100.000 Leute von Bani Israel. Er macht den Dua, ein Nabi, ein Prophet macht den Dua. Kein Tropfen. Nicht mal eine Wolke zu sehen. Musa a.s. wundert sich. Sagt, warum nichts passiert? Sagt, oh Allah, wir haben dich um Wasser gebeten, um Regen gebeten. Was ist los? Sagte, unter euch ist ein Mann, der seit 40 Jahren meine Gesetze sich widersetzt hat. Ohne sich zu schämen. Wegen ihm habe ich euch kein Wasser gegeben. Subhanallah, jetzt indirekt, sage ich, dieser Hadith zeigt uns auch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die Rückkehr. Indirekt. Sagt Musa, ruft die Leute an und sagt, wer unter euch seit 40 Jahren Allahs Grenzen gebrochen hat und sich widersetzt hat, soll aus dieser Reihe rausgehen. Der Mann guckte nach links, guckte nach rechts, keine geht raus. Wusste er, dass er gemeint ist. Er hat seinen Kopf so nach unten gemacht und gesagt, oh Allah, was für eine Schande. Was für, und unter diesen Leuten, dass ich rausgehe, dass sie erfahren, was ich gemacht habe, sagte, oh Allah, ich verspreche es dir, wenn du mir vergibst, dass ich nie wieder was Schlechtes und Schlimmes tue. Plötzlich, Musa sieht, keiner geht raus, es tut sich nichts, er hebt seine Hände und macht den Dua. Auf einmal kommt ein Regen. Musa wundert sich, sagt, oh Allah, wir haben dich erstmal um Regen gebeten, hast du uns nicht gegeben, jetzt hast du uns gegeben, was ist das Problem? Sagt er, dieser Diener, der so schlecht war, hat eine gute Taube gemacht. Ich habe ihm vergeben. Sagt Musa, oh Allah, zeig uns, wer ist dieser gute Diener? Sagt er, ich habe ihm, als er meine Grenzen gebrochen hat, keine Schande gemacht unter euch. Soll ich ihm jetzt eine Schande machen, als er guter Muslim geworden ist? Niemals. Deshalb jeder von uns soll Alhamdulillah sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Schandtaten und Misstaten und Verfehlungen von den anderen Menschen ferngehalten hat. Ein Gelehrter hat das so gut gesagt, so geschrieben. Hat er gesagt, wenn die Menschen wussten, also meine Freunde, wenn die wussten, was ich alles getan habe, keiner wird mit mir eine Sekunde sitzen bleiben wollen. Sag Alhamdulillah. Und dann, wie gesagt, will ich noch mal kurz über das Thema Musik sprechen. Wenn du heute mit Leuten redest, gerade auch Leute, die Musik selber machen, und subhanallah, mein Gelehrter hat letztens gesagt, Reidegen, hat er gesagt, das Komische ist, dass heute, man sieht heute, dass die Gruppen, diese islamischen Gruppen, sehr gefragt sind. Diese islamischen Gruppen, die sind heutzutage wirklich sehr, sehr gefragt. Woran es liegt, Allah bei? Wenn du zu so einem gehst und sagst ihm, Barakallahu, die Anashi, die du machst, die sind wirklich sehr schön. Aber was ist mit dieser Musik, die du machst? Die ist verboten. Sagt er, nee, es gibt nicht einen einzigen Hadith, der die Musik verbietet. Allahu Akbar. Bist du Sheikh ibn Kemi? Bist du Al-Albani? Bist du ibn Qayyim? Und wir haben das nicht gemerkt. Ja. Aber, subhanallah, ich habe mich mit dieser Sache schon vor Jahren beschäftigt und ich habe mich diese Tage nochmal mit dieser Sache beschäftigt. Damit wir diese Leute antworten können, inshallah, damit das mal besser wird. Erstmal, es gibt ein Hadith in Al-Bukhari. Und Al-Bukhari sagt, es werden Menschen nach mir kommen, sie werden die Musik wieder erlauben. Also sie war verboten, sie werden sie wieder erlauben. Die Musik. Seide. Subhanallah, letzte Zeit hatte einer eine Fatwa gegeben, ein Gelehrter. Sagte, ja, die Seide ist verboten im Islam. Aber, wenn du darunter ein T-Shirt hast, und ziehst du Seide im Himmel darauf, das berührt ja nicht deine Haut. Ist das erlaubt? Wieder erlaubt. Und dann in Khamra, also Alkohol, die nennen sie anders. Heute Alkohol heißt ja nicht Alkohol. Gorbatschow und weiß was er heißt, da alles Mögliche. Ja? Und dann Azina. Azina, Unzucht. Und subhanallah, wenn du diese Hadithe siehst, und hörst, wie damals die Menschen lebten und was für die Scham die hatten. Und heute gibt es Club für Unzucht. Ganz normal, du gehst auf der Straße, du kannst für 30, 40 Euro Unzucht betreiben. Rasul Hassan sagt, die war verboten und sie wird kommen. Und die ist gekommen, subhanallah. Nur der Allah subhanahu wa ta'ala jeden von uns vor diesen Schandtaten bewahren und beschützen. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist erstmal dieser Hadith. Jetzt kommen die Leute und sagen, dieser Hadith wurde von Al-Bukhari als unterbrochen überliefert. Al-Bukhari, viele Gelehrten sagen, die wirklich Wissen haben, sagen, Al-Bukhari, wer Al-Bukhari lesen will und ihn verstehen will, muss erstmal richtig viel Wissen haben. Warum? Weil Al-Bukhari ist ganz anders als Muslim. Ich gebe euch nur diese Verschiedenheit ganz kurz. Al-Bukhari, wenn er ein Hadith überliefert, oder wenn er hat das immer in Kapitel unterteilt. Das heißt, er nimmt einen ganzen Hadith, zum Beispiel, Und er nimmt nur eine kleine Passage von diesem Hadith und macht das in einem Kapitel. Er nimmt nur das, was für ihn interessant ist, und tut das in einem Kapitel. Moslem, auf der anderen Seite, nimmt den ganzen Hadith und tut es in seinem Buch. Deshalb viele Gelehrte sagen, wer nicht viel Wissen hat, soll sich lieber mit Moslem beschäftigen, als mit dem Bukhari. Weil Bukhari muss man erstmal wirklich Wissen haben, um damit arbeiten zu können. Jetzt natürlich in Bukhari, zu seiner Zeit, war es berühmt. Viele Muhaddisin waren verbreitet. Wenn er ein Hadith überliefert hat, wusste er ganz genau, dass die anderen Leute wissen ganz genau, worum es geht. Jetzt die Leute, die sich mit diesem Hadith beschäftigen, haben erstmal kein Wissen über Hadithwissenschaft. Deshalb, er sieht es unterbrochen, sagt er, es ist falsch, dieser Hadith. Aber At-Tabarani und Bayhaqi, zwei andere Gelehrte in Hadithwissenschaft, haben diesen Hadith komplett überliefert. Das ist schon eine Aussage gegen die Leute, die behaupten, dass dieser Hadith als unterbrochen überliefert worden ist. Das ist das Erste. Ibn Mas'ud, ein Gefährte des Propheten Muhammad, hat dreimal bei Allah geschworen, dass die Musik verboten ist. Ibn Umar hat geschworen, dass die Musik verboten ist. Die ganzen Gefährten, wir kennen keinen, der Musik gehört oder irgendwas. Manche sagen, nee, Rasul, in der Moschee waren die Leute aus den Habascha, aus Äthiopien, und die haben Musik in der Moschee gemacht. Allahu Akbar. Das wird dem Propheten Muhammad zugesprochen. Sie kamen und sie haben mit Schwerten Kampfsport gemacht, sozusagen, wie wir das heute nennen. Einfach Sport gemacht. Keine Musik war dabei. Und es gibt in dem Hadith, wenn du den Hadith liest, es gibt nicht mal einen kleinen Hinweis darauf, dass die Musik gespielt haben dabei. Das ist das Erste. Jetzt, wenn wir zur Musik gehen, siehst du, dass Rasul, wenn er das verboten hat, hat er was Bestimmtes damit gemeint. Weil sie von der Religion ablenkt. Viele würden sagen, heute die guten Sachen, das sind doch gute Sachen, ist doch egal, wenn er mit Musik. Nee. Frag mal auf dem Philips, in der Philips-Halle, ob diese Musik, die Anaschid sind und die das Herz eigentlich berühren sollten, warum sind dann unsere Schwestern mit dem Kopftuch aufgestanden und haben gedanzt? Wenn das nur gute Worte sind, warum? Also, weil die Musik was ganz anderes meint, als das, was wir verstehen wollen. Und Rasul weiß das besser und Allah subhanahu wa ta'ala weiß das besser. Das ist noch dazu. Und, subhanallah, wenn du suchst, die vier Imam, Abu Hanifa, Malik, Ahmed bin Hanbal und Shafi'i, alle vier haben gesagt, dass die Musik verboten ist. Hier haben wir einen Konsensus. Also, Ijma', das heißt. Ibn Taymiyyah hat gesagt, dass die Musik verboten ist. Ibn al-Qayyim hat auch in seinem Buch Iradatul Illafir, hat gesagt, auch, dass die Musik verboten ist. Guck mal, die ganzen Gefährten gehen eins nach dem anderen. Die einzigen, die wirklich von den Gelehrten behauptet haben, dass die Musik erlaubt ist, Ibn Hazm. Und Ibn Hazm ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Weil dieser Mann erstmal war ein sehr guter Fakir und er war kein Muhaddis. Heute, wenn du zu einem Arzt, also zum Zahnarzt gehen möchtest, gehst du bestimmt nicht zu einem Internist, du gehst zu einem Zahnarzt. Und er ist kein Zahnarzt in diesem Sinne gewesen. Er kennt sich mit dem Hadith nicht. Deshalb, die Art und Weise, wie er geschrieben hat, hat man schon direkt gemerkt, dass er keine Ahnung von Hadith. Die Gelehrten haben auf ihn geantwortet. Und Ibn Hazm war sehr, sehr streng. Das heißt, was die Gelehrten um ihn herum ging, der hat die so fertig gemacht, dass viele Leute sogar in Andalus, also Andalusien, verlassen haben wegen Ibn Hazm. Weil er so wirklich hart mit ihnen umgegangen ist. Er hat die so scharf kritisiert, dass die wirklich die Stadt verlassen haben und sind weggegangen. Jetzt kommt Al-Ghazali, hat ja auch die Musik erlaubt. Aber Al-Ghazali hat ja auch nicht sich geschämt, nur weil das Parallel vergeben, ich möchte ja schlecht über irgendjemanden reden, hat er geschrieben in seinem Buch, das Schönste, die schönsten Momente meines Lebens sind, wenn ich Umm Kulthum höre. Wenn ich Umm Kulthum zuhöre, hat er geschrieben, hat er in seinem Buch. Deshalb sage ich, Wallahi, wir leben in einer Zeit, alles ist klar und alles ist deutlich. Man muss nur suchen, man findet das und man sollte folgen. Und durch die Fehler, die die Muslime machen, ist unsere Situation, wird sie nicht besser. Sie kann niemals besser werden. Und wir können niemals mit der Hoffnung oder mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala rechnen, wenn wir uns immer gegen die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, und ich gebe euch noch in den letzten zwei Minuten, ihr kennt Badr. Die Schlacht von Badr. Was ist passiert bei Badr? Rasul sallallahu alaihi wasallam ganz kurz, hat er gesagt, auf dem Berg, 50 Männer mit Pfeilen, steht oben und bewegt euch nicht, auch wenn ihr seht, dass die Vögel, die Soldaten sich wegschnappen, keiner von euch soll sich einen Millimeter bewegen. Plötzlich waren die Quraischien am Weglaufen, die Schlacht war gewonnen, es war weg und was ist passiert? Abdullah ibn Jubair erzählt, plötzlich fingen die Muslime an zu toben. Warum? Weil sie wollten das Geld, die wollten ja auch einen Teil davon haben. Sagte Abdullah ibn Jubair zu ihnen, keiner von euch soll sich bewegen. Bleibt da stehen, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat euch befohlen. Und guck mal, wie deutlich die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Er hat gesagt, wenn die Vögel vom Himmel kommen und die nehmen die Muschrikin, also die Kuffar, alle weg und wir bleiben unten. Keiner von euch soll sich bewegen, wisst nicht, was dazu sagen. Die Quraischien waren weg, sind alle am Weglaufen. Es sah so aus, als hätten die Muslime gewonnen. Und die haben eigentlich gewonnen. Plötzlich gehen die vom Berg runter. Eins nach dem anderen verlassen den Berg und gehen runter, weil sie was haben wollten. Abdullah ibn Jubair sagt, plötzlich kommt von der Seite Khalid ibn Walid. Und der war doch zu der Zeit kein Muslim, der war ein Muschrik. Hatte das gesehen und hatte eine gute Taktik gehabt, ist er zurückgegangen und es sind von den Muslimen an dem Tag 70 Männer getötet worden. 70 Männer getötet worden. Und guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Leuten, zu den Gefährten. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Unter euch gibt es welche, die wollen nur, dass die Belohnung des Diesseits haben wollen. Und andere wollen die Belohnung von der Akhirah. Deshalb hat er gesagt, wa man yurid. Thawab al-Dunya, nur die Männer. Wer die Belohnung der Erde haben möchte, von der, hier kann er von haben. Aber letztendlich, das ist alles vergänglich. Es geht nur um das Paradies. Es geht um das Ende dieser Zeit, inshallah. Ja, أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك